Die neu gebaute E-Bibliothek der Universität für Eisenbahnwesen Pyongyang wurde am 13. September unter der Teilnahme der Funktionäre der zuständigen Bereiche, der Mitarbeiter, Lehrer und Studenten der Uni eingeweiht. Die Bibliothek verfügt über alle notwendigen Bedingungen für die pädagogischen Tätigkeiten, die wissenschaftlichen Forschungen und das Studium, darunter Online-Lesesaal, E-Learning-Raum, universalen Vorlesungssaal und audiovisuellen Fremdsprachenunterrichtsraum.